Schublade auf, Juso rein und zu. Schublade auf, Joku rein und zu. Schublade auf, Deutscher rein und zu. Nazi. Schublade auf, Moslem rein und zu. Terrorist. Ich hab die Welt komplett erfasst. Und ich hab sie archiviert. Schublade auf, Männer rein und zu. Und geil. Schublade auf, Frauen rein und zu. Zickig. Schublade auf, Harzer rein und zu. Schmarotzer. Schublade auf, Sportler rein und zu. Wir haben